Diese Beiträge können sich bis zum tatsächlichen Rentenbeginn noch ändern. Was sich aber nicht mehr ändert, sofern eure berufliche Situation weitgehend unverändert bleibt, ist die Größenordnung. Wenn da ein niedriger dreistelliger Betrag steht, wird es ziemlich sicher auch ein niedriger dreistelliger Betrag bleiben. Wenn da ein fetter vierstelliger Betrag steht, könnt ihr hoffen, dass das so bleibt. In beiden Fällen kommt jetzt die nächste und wichtigste Frage. Wird mir dieses Geld reichen, um ab 66, 67, 68 so zu leben, wie ich es möchte? Dabei sollte man drei wichtige Punkte nicht vergessen. Die Kaufkraft sinkt pro Jahr mindestens um 2%. Bei der aktuellen Inflation werden es eher 6 bis 7% sein. Auch wenn die Zahl heute für euch okay aussieht, werdet ihr dafür weniger kaufen können, wenn ihr 67 seid. Andererseits wird der Wert jedes Rentenpunktes auch Jahr für Jahr neu berechnet. Das heißt, die Inflation wird durch die Rentenformel bereits mehr oder weniger ausgeglichen. Gleichzeitig seid ihr auch als RentnerInnen grundsätzlich steuerpflichtig. Bei niedrigen Renten müsst ihr zwar nicht zahlen, weil das Existenzminimum steuerfrei ist, bei etwas mehr Einkommen fällt aber noch Einkommenssteuer an. Und ihr müsst von der Rente Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung leisten. Vorsorgen. Aber wie? Kann sein, dass ihr das alles längst geklärt habt und abgesichert seid. Wunderbar. Aber zu viele Menschen gehen das Thema nicht rechtzeitig an. Zu komplex, noch lange hin oder einfach zu nervig. Dabei ist ein wichtiger Teil der Lösung recht einfach. Wir alle müssen neben der gesetzlichen Rentenversicherung selbst für unser Alter vorsorgen. Vorausgesetzt, ihr könnt euch das leisten, ist es weniger kompliziert, als ihr denkt. Deswegen fangen wir damit an. Wie sorgt man heute sinnvoll privat für sein Alter vor? Kurze Antwort: Sparen. Entscheidend ist dabei aber, auf die richtige Art zu sparen und früh anzufangen. Geld fürs Alter aufs Tagesgeldkonto zu legen oder gar auf ein Sparbuch ist keine gute Idee. Niedrige Zinsen und die Inflation fressen euer Geld dort nämlich auf. Die Summe bleibt mehr oder weniger gleich, aber ihr könnt für das Geld immer weniger kaufen. Private Rentenversicherungen. Eine etwas bessere Idee kann eine private Rentenversicherung sein. Das ist so etwas wie ein Sparkonto, aber mit wesentlich besseren Bedingungen. Die Regierung von Gerhard Schröder führte 2002 mit der sogenannten Riester-Rente erstmals eine Form der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge ein. Wer in bestimmte staatlich anerkannte private Rentenversicherungen einzahlt, kann einen Teil der Kosten von der Steuer absetzen, bekommt auf jeden Fall das eingezahlte Geld wieder raus. Und für Kinder gibt es zusätzlich Geld vom Staat. Leider hat die Riester-Rente die Erwartungen nicht erfüllt. Die meisten Produkte sind so teuer, dass sie kaum Rendite abwerfen, und heute findet sich kaum noch jemand, der die Riester-Rente ernsthaft empfiehlt. Aber es gibt inzwischen andere private Rentenversicherungen, die durchaus ihre Vorteile haben und ein Baustein eurer Altersvorsorge sein können, vor allem wenn eure Beiträge in Aktien investiert werden. Gerade für Selbstständige eignet sich die Rürup-Rente. Da zahlt ihr einen beliebigen monatlichen Betrag an eine Versicherung, die das Geld in Aktien anlegt und euch eine Mindestrente garantiert. Wenn es gut läuft mit den Aktien, auch mehr. Das Besondere: Die Beiträge könnt ihr von der Steuer absetzen, und zwar im Jahr 2023 bis zu 26.528 Euro. Dafür müsst ihr aber, je nach Höhe wie alle anderen auch, die Rente später versteuern. Aber da euer Steuersatz heute wahrscheinlich höher ist als im Rentenalter, kann sich das lohnen. Je jünger ihr so eine Rentenversicherung abschließt, desto mehr darf sie auf Aktien setzen. Bei solchen Rentenversicherungen gilt jedoch immer: An das Geld, das ihr monatlich überweist, kommt ihr in aller Regel vor der Rente nicht mehr ran. Auf diese Weise erspartes als Eigenkapital für eine Wohnung nutzen, geht damit nicht.